1. Nach diesen Ereignissen ist Chien Jahwe Abram in einer Vision und sprach zu ihm, Fürchte dich nicht, Abram, denn ich bin dein Schutz, dein Lohn wird sehr groß sein. 2. Daraufhin fragte Abram, Herr, Jahwe, was willst du mir geben, dich kindelos bleiben und mein Erbe erlasse sein Word? 3. Abram fügte hinzu, Die du mir kein Nachkommen geschenktest, wird ein Diener aus meinem Haus mein Erbe sein. 4. Doch Jahwe sprach zu ihm, Dieser Mann wird nicht dein Erbe sein, sondern ein Sohn, der von dir abstammt, wird dich beerben. 5. Dann führte er ihn nach draußen und forderte ihn auf, Sei am Himmel und Saal die Stern, wenn du sie zahlen kannst. Und er versicherte ihm, So zahlreich werden dein Nachkommen sein. 6. Abram vertraut Jahwe und dies Word im als gerechte Kiet und gerechnet. 7. Danach sprach zu ihm ich bin Jahwe, der dich aus your in Chalda herausgeführt hat, dir Diocese Land als Besitz zu geben. 8. Abram fragte, Herr, Jahwe, woran soll ich erkennen, das ich es besitzen Word? 9. Jahwe antwortet ihm, Bring mir ein dreijährige Kuh, ein dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, ein Turteltaub und ein Young Taub. 10. Abram bracht ihm all dies tier, zerteilte sie in zwei Haften und legte jede Hafte der anderen gegenüber, die Vogel jedoch zerteilte er nicht. 11. Als Raubvogel auf die Tierhaften herabstießen, vertrieb Abram sie. 12. Als die Sun im Begriff war unterzugehen, fiel Abram in einen tiefen Schlaf, wobei in Angst und tief Finsternis überkamen. 13. Jahwe sprach zu Abram, Du sollst wissen, dass dein Nachkommen Fremde in einem Land sein werden, das ihnen nicht gehort, dort werden sie versklavt und 400 Jahre lang schwer unterdrückt werden. 14. Doch das Volk, dem sie dienen müssen, wird ich richten, und danach werden sie mit großem Besitz aussehen. 15. Du selbst wirst jedoch in Frieden zu deinen Vorfahren gehen und in hohem Alter begraben werden. 16. Die wird Generation deiner Nachkommen wird hier her zurückkehren, denn die Schuld der Amoriter hat noch nicht a Vols Osmus erregt. 17. Nachdem die Sun untergegangen und tief Finsternis eingetreten war, erst jenen Rauch Yaus einem offen und ein brennend Fackel, die Zwischen den zerteilten Tierhaften hindert sojen. 18. An diesem Tag schloss Jahwe einen Bund mit Abram und versprach, deinen Nachkommen wird ich dieses Land geben, vom Fluss Ägyptens bis zum Grossenstrom, dem Euphrat. 19. Es umfasst das Land der Kenesiter und der Kadmoniter, 20. Soi der Hethiter, der Pharisiter und der Rephaiter, 21. Und der Amoriter, der Canaaniter, der Girgasiter und der Jebusiter.